Kapitel 6 Übung D1 Hören Sie die Redemittel, sprechen Sie die Wendungen nach. Es schneit. Es regnet. Es ist kalt. Es ist warm. Es ist heiß. Es ist neblig. Es ist bewölkt. Es ist sonnig. Die Sonne scheint. Die Temperatur liegt bei 33 Grad. Die Tageshöchsttemperatur beträgt 19 Grad. Kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gern einen Pullover. Welche Größe haben Sie? Ich habe Größe 40. Welche Farbe möchten Sie? Grün gefällt mir gut. Kann ich den Pullover einmal anprobieren? Was meinen Sie? Steht mir der Anzug? Er steht Ihnen ausgezeichnet. Die Schuhe passen mir nicht. Was kostet das Kleid? Wann fährt ein Zug nach Frankfurt? Wann kommt der Zug in Frankfurt an? Von welchem Gleis fährt der Zug? Muss ich umsteigen? Fährt der Zug durch? Wie viel kostet die Fahrkarte für eine einfache Fahrt nach Dresden? Was kostet eine Rückfahrkarte? Ich fahre zweite Klasse. Ich möchte einen Sitzplatz reservieren. Ich fahre mit dem Auto. Dem Zug, der Bahn, dem Schiff, dem Motorrad, dem Bus. Ich fliege mit dem Flugzeug.